Alten Schriften nachzuspüren, ist ihre besondere Freude. Ihr Auge beginnt, sich kritisch zu schärfen gegen vieles bisher unbedenklich Hingenommene. So hat der Italiener Lorenzo Valla die im Mittelalter so ungeheuer bedeutsame konstantinische Schenkung mit kritischem Auge als eine Fälschung erkannt. In Deutschland ist der Humanismus schulmäßiger, gründlicher, aber auch pedantischer. Durch die restlose Einführung des Lateinischen als Sprache der Gebildeten zieht er eine unglückselige Trennungslinie durch das Volk und überfremdet die Bildung. Die deutschen Humanisten reinigen die biblischen Überlieferungen, indem sie in streng wissenschaftlicher Arbeit den biblischen Text in seiner ihnen erreichbaren Urfassung herstellen. Der gelehrte Niederländer Erasmus von Rotterdam, in der ganzen damaligen Welt hoch berühmt, den griechischen Urtext des Neuen Testaments, der Schwabe Johannes Reuchlin den hebräischen des Alten. Schon gibt es Reibungen mit unduldsamen kirchlichen Kreisen. Der vorsichtige, aber auch charakterlose Erasmus vermeidet den Kampf, aber Reuchlin muss eine scharfe Fehde mit den Kölner Dominikanern ausfechten, bei der ihm schließlich Kaiser Maximilian zu Hilfe kommt. Am Ende dieses Streites blitzt in einer Spottschrift zunächst ungenannter Humanisten die bitterste Kritik an den bestehenden kirchlichen Verhältnissen auf. Es sind die lateinischen Briefe der Dunkelmänner, an denen der schärfste Geist der neuen Richtung Ulrich von Hutten mitgearbeitet hat. Der fränkische Ritter, früh in ein Wanderleben geworfen, das ihm Kampf, Entbehrungen und eine unheilbare Krankheit gebracht, führt hier und in seinen späteren Schriften, den Dialogen, die schärfste Feder gegen die herrschende Kirchenentartung. Es ist das Hinreißende an ihm, dass er sein ganzes Leben kämpferisch auffasst, dass seine Parole »Ich hab's gewagt« für all sein Tun maßgebend geworden ist. Aus nationaler Begeisterung schließt er sich später Luther an und schreibt von da ab nur mehr in deutscher Sprache. An Sickingens Plänen um die Erhebung der Reichsritterschaft hat er Anteil. Auf der Ebernburg haben die beiden Freunde große Entwürfe geschmiedet. Nach dem Zusammenbruch Sickingens weilt Hutten gänzlich verarmt auf der einsamen Insel Ufenau im Zürcher See, durch den Schweizer Reformator Zwingli mit dem Notwendigsten versehen. Hier ist der kranke Ritter im Jahre 1523, erst 35 Jahre alt, gestorben. Ganz besonders in Erscheinungen wie Ulrich von Hutten musste der Humanismus der Kirche schweren Abbruch tun und ihre Autorität bei den Gebildeten erschüttern. Trotzdem lebt in der Bevölkerung ein Bedürfnis nach dem Religiösen. Es sucht aber seine Auswirkungen außerhalb der kirchlichen Organisation. Dem haben die Mystiker ihre Geltung und ihren Einfluss zu verdanken. Ihr Weg der Herzensversenkung in Gott jedoch bleibt ein einsamer und lässt sich nicht in die Regeln der Kirche einfügen. Bei ihnen gilt der kleine Kreis gottbegeisterter Seelen, aber für keine Hierarchie, ja nicht einmal für ein Priestertum ist hier richtig Platz. Nun lebt aber in der breiten Masse von damals ein Bedürfnis nach Erlösung, gerade weil das 16. Jahrhundert ein solches Geräusch voller Lebensfreude, eines derben Genusses und festen Zupackens ist. Kommt nun der Mann, der all diese Stimmungen aufzurufen vermag, der in der Tiefe der Nation seit langem grollenden Trotz gegen das ausbeutende Rom die Sehnsucht nach einer die Herzen erfassenden, nicht auf den Geldbeutel bezogenen Religiosität, das nationale Selbstbewusstsein, wie es die Edelsten unter den Humanisten bekunden, den Willen nach der Gründlichkeit, die Missstände abzustellen und mit der Leichtigkeit auf religiösem Gebiet aufzuräumen, dann wird das Volk, wenn er als Volksmann die Massen zu bewegen vermag, mit der ganzen Wucht und Ursprünglichkeit dieses Jahrhunderts mitgehen. Dann wird alles in Bewegung kommen, was so lange in der Nation nach Entfaltung drängte. Darum ist es wie ein mächtiger Frühlingssturm über Deutschland gegangen, als der Wittenberger Mönch aus der Welt seines Herzens Schriftentum heraus den Kampf mit der organisierten Kirche formal gewordener Religiosität aufnahm. Martin Luther ist von seinem Volk als Befreier empfunden worden. Einfacher Elternkind wird er am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Bauernstamm ist seine Familie. Sein Vater Hans Luther hat den Pflug verlassen. Er ist ein Bergmann, der es später durch seine Tüchtigkeit zum Wohlstand gebracht. Nach harter Kindheit wird Luther schon durch den Schulbesuch in Magdeburg und Eisenach früh auf sich selbst gestellt. 1501 kommt er auf die Universität in Erfurt. Aus seinem Rechtsstudium reißt ihn ein inneres Erlebnis und veranlasst ihn, zum Schmerz des Vaters, in den strengen Orden der Augustiner-Eremiten in Erfurt einzutreten. Hier beginnt sein Ringen um Gott. Die Brüder und sein Mönchtum können ihm in dieser Not nicht helfen. Es ist die Frage, wie kann ich Gott wegen meiner Sünden versöhnen? Lange hält ihn dieser Gedanke in quälender Seelenbedrängnis, bis er endlich zu der befreienden Erkenntnis gelangt, dass diese Versöhnung Gottes ein Werk der göttlichen Gnade um Christi Opfertodes willen sei. Auch seinem oberen Staupitz verdankt er hilfreichen Rat. Nach seiner Priesterweihe 1507 widmet er sich theologischen Studien und wird ein Jahr darauf nach Wittenberg als Lehrer an die Universität geschickt. Eine Frage, die seinen Orden betrifft, führt ihn mit einem anderen Bruder im Winter 1510 nach Rom, wo er in tiefer Rührung seinen Einzug hält. Allerdings nimmt er sehr schlechte Eindrücke aus der ewigen Stadt mit, ohne dass diese seine tiefe Frömmigkeit erschüttern können. Weit schärfer hat einige Jahre später der schreitbare Hutten es gesehen. In Wittenberg steigt Luther zur Würde eines Subpriors auf und es vergehen 7 Jahre eifriger Arbeit, die sein Gottvertrauen stärken und seine Seelenzweifel heilen. Er ist ein Fertiger, als der Streit mit dem Ablasskrämer Tetzel beginnt. Dieser Dominikaner bereist Deutschland und verkündet einen allgemeinen Ablass der Sünden zugunsten des Baus der Peterskirche. In Wirklichkeit dient dieser zur Hälfte der Versorgung der Verwandten des Papstes Leo X. Es ist der 5. Ablass, der in Deutschland seit dem Beginn des Jahrhunderts, also in 17 Jahren, gepredigt worden ist. Ohne viel Bußwerk ist er gegen Barzahlung zu bekommen. Ein Agent des großen Handelshauses Fugger in Augsburg reist auch pünktlich mit Tetzel, um das Inkasso vorzunehmen, denn die Fugger haben dem Papst bereits 30.000 Gulden auf die Geldeingänge geliehen. Der Zahlungskräftige kann für sich selber Vergebung der Sünden und Befreiung von den bevorstehenden Qualen des Fegefeuers finden, aber er kann auch die Seelen schon abgeschiedener Verwandten durch seine Geldspende und eine bloß formale Buße aus der Feuerspein befreien. Luther hört von diesem Unwesen. Bis Wittenberg dringt der ablasswerbende Dominikaner nicht, denn Kursachsen hat ihm den Eintritt verboten. Als aber auch aus Wittenberg fromme Seelen in die Nachbarschaft zu Tetzel strömen, um ihre Sünden gut zu machen, greift Luther als Seelsorger ein. So schlägt er am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tore der Schlosskirche von Wittenberg, in denen er den Ablass bekämpft. Es sind die schicksalsvollsten Leitsätze, die je das Abendland bewegt haben. Obwohl Luther nur an seine Pfarrgemeinde dachte, entzündet der alsbald ausbrechende Streit ganz Deutschland und lässt die Macht der Kurie erbeben wie noch niemals zuvor. Sünden, so erklärt Luther, können nur durch die Gnade Gottes Vergebung finden, Seelen können nicht durch Ablass aus den Qualen des Fegefeuers befreit werden.